ein Land, das ihn heute dafür verbannt, dafür verbannt, dafür verbannt, dafür verbannt, dafür verbannt, dafür verbannt, dafür verbannt, für seine Taten verbannt. Ich wäre ein guter Deutscher und das war ich auch. Ich habe 40 Jahre für diese deutsche Schule gearbeitet und als man mich also dort in Deutschland beschuldigte, war das für mich wirklich schlimm, nicht wahr? Der berühmte Dank des Vaterlandes war mir also völlig versagt worden.